Ventil, meine Welt. Jeder Text, der Spiegel meines Selbst. Das hier ist Leidenschaft, ich schöpf meine Kraft aus dem, was ich schreibe und hab mir alles selber beigebracht. Bleib dabei und jeder Track wird besser. Bei deinem Text, Jabba, er hat das Rezept für diese Überbretter. Rappen wie besessen und lassen die Puppen tanzen. Beste Freunde, die zusammen auch noch Mucke machen. So sieht's aus, ich werd weiter an meinem Shit feilen, an meinem Shit feilen. Werd weiterhin alle feiern, die mein Shit peilen. Werd mit Gift schreiben, werd mich preisgeben, mich zeigen und mitteilen. Hände hoch, ich leg die Karten auf den Tisch. Viele Rapper haben zwei Seiten, nicht ein wahres Gesicht. Komm, steig ein, diese Fahrt geht auf mich. Das ist mein Weg, nimm Platz und ich nimm dich ein Stück mit. Ich dreh auf, wenn ich benebelt deine Parts dreh. Rap ist mein Leben, kein Nebenweg oder Plan B. Nein, das ist der Weg, den ich grad wähl. Geh nicht in den Garten, wenn ich mein, dass ich Samen seh. Ich dreh auf, wenn ich benebelt deine Parts dreh. Rap ist mein Leben, kein Nebenweg oder Plan B. Nein, das ist der Weg, den ich grad wähl. Geh nicht in den Garten, wenn ich mein, dass ich Samen seh. Das ist der Scheiß, den ich einatme, mit dem ich einschlafe. Das ist der Scheiß, der mich voranbringt wie Treibgase. Und der Grund, dass ich heute keine Zeit habe. Feile an einem Text und bin gefangen in so einer Zeitblase. Es stimmt, ich wachs über mich hinaus, denn ich grübel am Bart und ich üb ihn gleich zu Haus. Nein, mein Rap war nie auf Lügen gebaut. Rap ist meine Freiheit, Rap gibt mir die Flügel, die ich brauche. Ich schraub, bin von Strophen besessen. Schreib chronisch, um Menschen mit meinen Strophen zu fesseln. Nein, ich brauch um keine Krone zu betteln. Mein Ziel war's nie, mit Rap mal Kohle zu scheffeln. Ich bring Farbe ins Spiel und ich pinsel den Part. Ich mach jeden Tag Urlaub in Insel begabt und immer noch der Alte. Der hart verranzte Koma, kiffen Bier zwischen hart, chillen auf dem Sofa. Ich dreh auf, wenn ich benebelt deine Parts dreh. Rap ist mein Leben, kein Nebenweg oder Plan B. Nein, das ist der Weg, den ich grad wähl. Geh nicht in den Garten, wenn ich mein, dass ich Samen seh. Ich dreh auf, wenn ich benebelt deine Parts dreh. Rap ist mein Leben, kein Nebenweg oder Plan B. Nein, das ist der Weg, den ich grad wähl. Geh nicht in den Garten, wenn ich mein, dass ich Samen seh.